Ja, hallo zusammen, ich grüße euch. Hier ist der Oboman. Wir befinden uns im Senf dazu Podcast. Schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Der Senf dazu Podcast ist ja dazu da, dass ich alle meine Audiokommentare hier sammle, damit man sie einfach konservieren kann, vielleicht nochmal nachhören kann, wie auch immer. Ein wunderbares Medium, ist also jetzt nicht als Podcast gedacht, sich den jetzt ständig anzuhören, denn die meisten von euch hören ja die entsprechenden Folgen und darin dann die Audiokommentare. Das ist aber jetzt tatsächlich die erste Folge, wo ich mal was erzähle. Deswegen habe ich auch versucht, euch hierher zu locken. Es geht um die Audio-Ansichtskarten von dem jetzt gerade noch stattfindenden Urlaub. Ich bin immer noch im Urlaub in Spanien auf dem Campingplatz Las Dunas. Der Wind weht, ich habe meinen Puschel auf diesem Zoom H5 drauf, hoffe, dass die Nebengeräusche nicht zu stark sind, aber ich wollte auch diese Meta-Folge gerne von hier aus schicken und nicht zu Hause vom Studio aus, damit so ein bisschen Atmo mit dabei ist. Und ein bisschen was darüber erzählen, wie es zu diesen Audio-Ansichtskarten gekommen ist, ein kleines bisschen drumherum, bevor sie dann in den nächsten Tagen nach und nach bei den diversen Podcasts auftauchen. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, letztes Jahr hatte ich Audio-Postkarten geschickt, 22 Stück, und ist im Großen und Ganzen ganz gut angekommen. Manche von euch haben auch die Aufregung mitbekommen, dass es ein oder zwei Leuten gar nicht gefallen hat. Damit muss man rechnen, und der Zuspruch ist aber allgemein so groß, dass ich es dieses Jahr wieder versucht habe. Jetzt sind es 32 Audio-Ansichtskarten geworden. Aus der Postkarte wurde die Ansichtskarte. Auch da hat vielleicht der ein oder andere verfolgt den netten Hinweis von der Dotti, dass man doch eine Ansichtskarte aufnehmen könnte und da eben beschreibt, was man gerade sieht. So wie auf einer richtigen Ansichtskarte auch das Bild in Worten beschreiben. Das habe ich versucht dieses Jahr zu machen. Aber in der Vorbereitung, in der gedanklichen Vorbereitung dazu, fiel mir dann auf, allzu viel spannende und wechselnde Ansichten werde ich trotzdem nicht haben, so schön es hier ist. Hier ist halt Strand, Meer, blauer Himmel, Wellen, ein Campingplatz mit Stellplätzen, mit Wohnmobilen, so wie es jetzt hier auch ist. Ich wandere übrigens gerade vom Strand wieder zurück zum Mobilhome. Also hier schon so eine kleine Art von Bild auch. Dachte mir, wenn das jetzt die Leute 30 Mal oder 32 Mal hören, dann wird es auch schnell Fahrt. Dann muss ich mich nicht wundern, wenn dann geschimpft wird und sagt, ich kann es nicht mehr hören. Von daher habe ich noch was Zusätzliches eingeflickt, und zwar das Audio-Souvenir, also ein Mitbringsel hier aus Spanien. Ich habe mir eine Liste gemacht, erstmal welche Podcasts ich Karten schicken möchte und wo mir dann auch möglicherweise dazu was einfallen wird. Ihr wisst selber, es ist unmöglich, allen Podcasts etwas zu schicken, und der ein oder andere hat jetzt vielleicht auch keine bekommen. Wird sich wundern. Also das ist weder Abneigung noch sonst irgendwas. Irgendwo ist eben einfach mal genug. Sollte jemand nicht bedacht worden sein, aber beim nächsten Mal gerne eine Audio-Ansichtskarte haben, einfach mir mitteilen, dann kommt es gleich auf die Liste. Selbstverständlich schicke ich dann auch dahin was. Ja, also eine Liste mit 32 Podcasts und mit den passenden Audio-Souvenirs dazu. Will heißen, ich habe immer versucht, mir etwas zu überlegen hier in Spanien, was irgendwie mit dem Urlaub oder mit Spanien zu tun hat und was in irgendeiner Art und Weise zu dem betreffenden Podcast passt. Ich hoffe, das ist gelungen. Das ist natürlich auch hier oder da mal mehr oder mal weniger gelungen. Bei einigen Podcasts passt es einfach ganz super. Nenne mal ein Beispiel, der Gabelbissen-Podcast, und dann berichte ich hier von der leckeren spanischen Paella. So in dieser Richtung eben. Hört also mal rundherum rein. Ich glaube schon, dass das unterhaltsam sein könnte. Ich habe jetzt noch nicht die Gesamtlänge gemessen. Das werde ich dann zu Hause erst machen, wenn ich die ganzen Audiodateien schneide. Ich mache das nicht von hier aus. Der Urlaub ist nicht so lang. Ich bin hier komplett offline. Am Handy wird gar nichts gemacht. Letztes Jahr von Italien habe ich noch alles übers WLAN direkt gleich rausgeschickt, aber da vergibt man dann doch zu viel Urlaubszeit damit. Deswegen wird alles hier aufgenommen und zwar tatsächlich wirklich hier auf dem Platz. Ich war schon versucht und dachte, naja, wenn ich das ein oder andere nicht schaffe, dann merke ich mir das und nehme es dann zu Hause auf. Hab alles hier geschafft, weil die Atmo gehört einfach auch dazu. Wir haben Meeresrauschen in einigen Aufnahmen, wir haben viel Vogelgezwitscher, Kinder, lustige Kinder, die spielen, am Pool die Geräusche mit Wasser und so weiter, Autos, die vorbeifahren, Fahrradfahrer, Rasenmäher, Flugzeuge, alles ist dabei. Meistens versteht man die Sprache doch ganz gut, weil das Zoom H5 bin ich sehr zufrieden, habe hier diesen Windpuschel drauf, habe den Vocal Limiter eingeschaltet und spreche also relativ direkt in die beiden Mikrofone rein, ohne dass es allzu sehr kracht und poppt. Und auch der Wind, der hier in Spanien am Strand eigentlich immer da ist, hält sich in Grenzen. Auch da wieder bei der einen oder anderen Aufnahme mehr oder weniger. Ja, also jetzt hoffe ich, dass das klappt, dass es ankommt mit diesen Audio-Souvenirs. Die Aufnahmen sind auch die meisten nicht allzu lang. In der Regel so um die 2 Minuten mal 2,5 Minuten. Es gibt den einen oder anderen Ausreißer, wo ich richtig Ideen hatte und wo mir einfach viel eingefallen ist, wo ich aber auch weiß, dass die entsprechenden Podcasts kein Problem damit haben, auch mal einen Audiokommentar von 5 Minuten zu senden. Bei den meisten habe ich aber doch versucht, mich kurz und knapp zu halten. Ich tippe aber mal über den Daumen gepeilt, dass es doch insgesamt circa 2 Stunden Material sein werden. Und dieses ganze Material, wenn man es zusammensetzt, also zum Beispiel könnte man, wer möchte, das auch alles hier im Senf dazu Podcast hören. Denn wie immer, sobald die Audiokommentare veröffentlicht worden sind, landen sie auch hier im Senf dazu Podcast. Im besten Falle sind dann da also alle Aufnahmen von 1 bis 32 zu hören. Und das Ganze ist dann eigentlich auch so eine Art Urlaubsbericht. Denn in jedem Podcast ist im Prinzip etwas anderes gelandet. Und so brauche ich keine Umwomukum-Folge zu machen mit Urlaubsbericht. Das habe ich da sowieso nicht vor. Beim Umwomukum bleibt es dabei. Ich suche mir ein Thema raus, ein spezielles, und berichte dann darüber. Möchte aber keinen Personal Podcast machen und da eben Urlaubsberichte machen. Dafür habe ich eben die Audiokommentare und diesen Senf dazu Podcast. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Ja, technisch habe ich es euch erklärt. Freue mich dann auch schon, wenn ich dann zu Hause sitze und nochmal alles über den Kopfhörer anhöre. Hoffe eben sehr, dass das Material brauchbar ist. Hab hier nur mal stichprobenartig reingehört. Und dann wird das alles verschickt. Und ich hoffe, es macht euch Spaß und hört euch das an. Habt Zeit und Lust dazu, es in eure Podcasts mit hineinzuflicken. Da habe ich also dieses Jahr 2017 beste Erfahrungen gemacht. Es hat absolut jeder, der einen Audiokommentar bekommen hat, ihn auch in seinem Podcast veröffentlicht. Das finde ich schon sehr bemerkenswert. Man muss es ja nicht, beim einen oder anderen passt es vielleicht nicht. Ich schreibe das ja auch immer dazu. Man könnte es auch verlinken, wenn er sagt, nee, passt nicht gut rein. Aber ich mache einen Link in die Shownotes, dann kann man sich es dazu anhören. Nein, bisher haben alle es in ihren Podcast mit reingeschnitten. Ja, dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich hier. Schön, dass ihr mal reingehört habt in diese Meta-Folge von den Audio-Ansichtskarten vom Pfingsturlaub 2017. Macht's gut, wir hören uns. Ciao, der Oboman, der Christian.